Ja, einen wunderschönen guten Morgen an jeden Einzelnen. Jim ist nicht da. Der ein oder andere hat gesagt, oh, was ist das? Jim ist nicht da. Ein anderes Gesicht. Ich hoffe nicht, dass ich bei sehr vielen ganz unbekannt bin. Wir wollen heute Fortsetzung machen über dieses Thema Grundlagen des Glaubens. Und wir haben heute das Thema der Mensch, sein Fall und seine Erlösung. Ich habe hier so einen Zettel oder so ein Handout, also so ein kleines Skript und so weiter vorbereitet, das ihr vielleicht auch für ein paar noch übrig lasst für den zweiten Gottesdienst. Denn ich habe also gleich alle da hingelegt. Wir sind ja in diesem Themenreihe Grundlagen des Glaubens. Und ich weiß nicht, ob der eine oder andere das auch so empfunden hat. Ich habe das jedenfalls bei diesen Anbetungsliedern heute Morgen gemerkt, dass sehr, sehr viele Lieder, die hier unsere Anbetungsgruppe ausgesucht hat, sich um Erlösung, um Errettung dreht. Und das ist heute auch das Thema, der Mensch, sein Fall und seine Erlösung. Das ist etwas umfangreicher. Ich habe also mit Heike auch gestern gesprochen noch, wollte eigentlich das auf 2 oder 4 solche kleinen Seiten reduzieren. Dann habe ich aber gesagt, okay, wo fange ich an zu streichen? Ich möchte aber heute Morgen nur Teile davon nehmen, manche Teile einfach überspringen. Hinten sind also noch 2 Seiten, wer was dazu schreiben möchte. Und einen Schwerpunkt setzen. Ganz bewusst einen Schwerpunkt setzen in diesem Themenbereich, der Mensch, sein Fall und seine Erlösung. Und ich möchte ganz kurz noch einmal beten. Und Jesus Christus, wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen. Und Herr, wir danken dir, dass wir einfach in dieses zentralste Thema überhaupt der Bibel, unser Fall, aber unsere Erlösung, deine Liebe, dich selbst für uns dahingegeben hast. Herr, wir wollen uns einfach diesem nähern. Und der einzigen Möglichkeit, wo wir aus diesem Machtbereich der Finsternis, wo wir dem Tode unrettbar ausgeliefert sind, wo wir wechseln können, Herr, zu dir, wo wir das Leben, ewiges Leben, Gemeinschaft mit dir finden können. Und Herr Jesus Christus, so bitte ich dich, dass du durch deinen Heiligen Geist einfach Gnade gibst, das einfach in der rechten Weise rüberzubringen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du hilfst, dass du befähigst, dass du Gnade gibst, das sozusagen, wie es einfach gut ist für jeden Einzelnen. Und dass du jedem Einzelnen hilfst, zu hören. Herr, ja, dass wir nicht nur unseren Verstand erreichen, sondern Herr, dass du unser Herz erreichst. Dass wir verstehen, was es dich gekostet hat. Dass wir verstehen, welche Herrlichkeit der Erlösung wir haben. Aber Herr, dass wir darüber Freude haben, aber da, wo vielleicht Leute auch unter uns sind, die das nicht haben, oh Herr, dass du ihnen einfach zu ihnen reden und sprechen kannst. Amen. Wie gesagt, ich möchte, muss mich ein bisschen damit anfreunden, erstmal, dass das so nah ist. Ich möchte den ersten Teil relativ schnell drüber weggehen. Der Mensch, einfach von Gott geschaffen. Es lassen sich viele Bibelstellen hier nennen. Ich möchte nur eine nennen hier aus 1. Mose 26, Vers 27. Da sprach Gott der Herr, lasst uns Menschen machen als unser Abbild uns ähnlich. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Wir sind als das Abbild Gottes geschaffen und Gott hat ein Ziel mit uns. Gott hat ein Ziel dadurch, dass er den Menschen geschaffen hat. Unter anderem sollte der Mensch Gemeinschaft haben mit Gott. Wir sehen immer wieder in der Bibel, dass im 2. Kapitel, dass Gott den Menschen in den Garten Eden setzte, dass er ihm eine Frau erschaffen hat, dass er sagte, hier die Tiere, er soll über sie herrschen. Wir lesen im 3. Kapitel des 1. Buches Mose, dass Gott kam, um Adam und Eva zu suchen, nachdem sie diesen Sündenfall getan hatten. Wir sehen, dass Gott, dass der Mensch geschaffen ist, einfach zur Gemeinschaft mit Gott. Und für mich ist einfach mit dieses Zentrale und überhaupt des Evangeliums auch, wie Augustinus es ausdrückt in einem Gebet, so sinngemäß, zu dir, Gott, hin sind wir geschaffen. Und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, Gott. Das ist für mich einfach das Sehnen und auch dieses Unerfülltsein des Menschen, wenn er nicht Frieden mit Gott gefunden hat, mit am besten ausdrückt. Zu Gott hin sind wir geschaffen. Und solange wir diese Beziehung zu Gott nicht haben, solange ist unser Herz unruhig. Und Adam und Eva, sie hatten Gemeinschaft mit Gott. Adam und Eva, sie waren vollkommen geschaffen. Wir lesen im ersten Buch, im ersten Mose, Kapitel 1, Vers 31. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Und einen anderen Punkt, wer möglicherweise ein bisschen was hier mitverfolgt. Ich habe also in diesem Handout, also in dem Skript oder was weiß ich, dieser Vorlage noch einige andere Sachen dazu geschrieben, die ich aber übergehen möchte. Aber der Mensch lebt in vollkommener Gemeinschaft mit sich selbst, aber auch mit Adam mit Eva und Eva mit Adam. Das heißt, in vollkommener Gemeinschaft mit dem Nächsten. In vollkommener Gemeinschaft mit Gott, in Frieden mit sich selbst, keine Not, kein Tod, keine Krankheit, kein gar nichts. Und aber auch in Frieden mit Gott, mit dem Nächsten und auch in Frieden, in Harmonie mit der Natur. Deswegen sagt die Bibel, es war sehr gut, was Gott geschaffen hat. Aber, oder nicht aber, sondern Gott hat dem Menschen einen freien Willen gegeben. Und hat ihn in den Garten Eden gesetzt und in diesem Garten Eden hat er eine ganze Reihe von Bäumen, von Kräutern und sonst etwas alles und Tieren gegeben, geschaffen. Und in der Mitte dieses Gartens waren zwei Bäume. Einmal der Baum des Lebens und nur ein Gedanke, davon hat Eva und auch Adam nicht gegessen. Sie waren in der Mitte des Gartens, aber davon haben sie nicht gegessen, obwohl sie davon hätten essen können. Und gerade wenn er in der Mitte war, hat Gott ein besonderes Gewicht darauf gelegt. Und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und wir lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 9, Gott, der Herr, ließ aus dem Ackerboden allerlei Bäume wachsen, verlockend anzusehen und mit köstlichen Früchten. In der Mitte des Gartens aber den Baum des Lebens, als erste genannt, und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und dann im Vers 16 und 17, dann gebot Gott, der Herr, dem Menschen von allen Bäumen, auch von dem anderen Baum, der in der Mitte des Gartens stand, von dem Baum des Lebens, er darfst du essen, doch von Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen. Denn sobald du davon isst, wirst du sterben. Der Mensch hatte die Möglichkeit, Gott zu folgen, sich für Gott zu entscheiden und damit einfach in der Gemeinschaft mit Gott, in diesem Leben Gottes einfach teilzuhaben und zu bleiben. Oder er hatte die Möglichkeit, seinen eigenen Weg zu gehen. Der Mensch hatte von Gott einen eigenen freien Willen. Und diesen Willen zu benutzen, um etwas zu tun, was Gott missfiel. Diese Möglichkeit hatte der Mensch. Und, wie wir alle wissen, er hat sie genutzt. In der Versuchung des Menschen und dann auch in dem Fall, da kam, lesen wir im Kapitel 3, ab Vers 1b, sie, die Schlange, sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Hier und in dieser Versuchungsgeschichte verdreht Satan das Wort Gottes. Es ist nicht vollkommen falsch, aber auch fast falsch. Denn hier sagt Satan auf einmal etwas, von keinem dürft ihr essen, was Gott nie gesagt hat, sondern nur von einem sollten sie nicht essen. Aber durch diese Verdrehung und diese Übersteigerung, hier versucht Satan den Menschen, erweckt so das Interesse Evas und auch im Weiteren noch, sollte Gott gesagt hat, sät er Zweifel. Und auch in dieser Versuchungsgeschichte, ich möchte nicht näher darauf eingehen, benutzt Satan Aussagen der Bibel. Aber warum? Nicht, weil sie falsch sind oder sonst etwas, sondern um Jesus zu verführen, seinen eigenen Willen zu benutzen, etwas zu tun, was in diesem Moment nicht im Willen Gottes war. Und hier versucht auch hier, ich werde nachher auf diesen Gedanken des Willens nochmal eingehen, auch hier versucht Satan den Menschen, indem er zunächst einmal zweifelt, indem er zunächst einmal auch Unsicherheit wägt oder Unsicherheit sät und dann auch, dass der Mensch überlegt, ja, ist das wirklich richtig oder will ich meinen eigenen Willen gegenüber dem Willen Gottes hier weiterverfolgen, durchsetzen. Und was macht Eva? Zunächst einmal geht sie auf diese Frage ein. Sie argumentiert mit Satan und am Schluss isst sie. Ich will auf diese Versuchung auch hier nicht näher darauf eingehen, aber was Eva gemacht hat, sie hat zunächst einmal zwar gesagt, wir dürfen von allem essen, aber nicht von diesem Baum der Kenntnis des Guten und Bösen. Aber dieses hatte zunächst einmal Gott zu Adam gesagt, denn Eva war zu diesem Zeitpunkt, als Gott das zu Adam gesagt hat, noch gar nicht geschaffen, so wie die Bibel uns berichtet. Und dann in diesem Zwiegespräch mit der Schlange, dann auf einmal sieht sie, dass der Baum lustig wäre für die Augen, dass er klug würde und dass er begehrenswert wäre. Und auch hier werden drei Aspekte der Versuchung hier genannt. Und was macht Eva? Sie nimmt davon, sie isst von dieser Frucht. Und hier passierte etwas, glaube ich, wo ich etwas näher darauf eingehen möchte, wo der Wille Gottes, du sollst nicht davon essen, und der Wille des Menschen, der bis dahin mit dem Willen Gottes übereinstimmte, denn sie haben nicht davon gegessen, wo er auseinanderbricht. Der Mensch benutzt seinen eigenen Willen, um etwas zu tun, was nicht im Willen Gottes ist. Vorher war der Wille, oder hatte Gott seinen Willen, den er kundgetan hat, hier an Adam und Eva, oder an Adam und damit danach auch an Eva. Und der Mensch hatte seinen eigenen Willen und sie haben nicht davon gegessen. Und so waren der Wille des Menschen und der Wille Gottes eins. Ein Ziel, eine Beweggründe, sie waren eins. Und da auf einmal zerbrach dieses. Der Mensch benutzte seinen eigenen freien Willen, um etwas zu tun, was nicht im Willen Gottes war. Und auf einmal gab es in diesem Universum zwei unterschiedliche Willen. Hört sich im Deutschen etwas komisch an. Zweimal das, was Gott wollte. Und das auf einmal, was der Mensch wollte und was auch der Mensch getan hat. Was waren diese Folgen? Und hier, dass Adam und Eva, oder Eva und danach Adam, er hat ja auch gegessen, genommen hat, damit haben sie das, oder war ihr Wille und der Wille Gottes nicht mehr eins. Sie waren auseinandergebrochen. Und was waren die Folgen dieser Tat dieses eigenen Willens. Das erste ist, wir lesen in 1. Mose Kapitel 3, dann von Vers 8 bis 13, dass die Verbindung zu Gott gestört war. Sie merkten, dass sie nackt waren, sie machten sich Schürzen und sie versteckten sich, als sie hörten, dass Gott mit ihnen Gemeinschaft haben wollte. Die Beziehung zu Gott war zerbrochen und die Folge davon war der geistliche Tod, zunächst einmal die Trennung von Gott und am Ende auch der physische Tod. Aber noch mehr, auch die Beziehung untereinander war zerbrochen. Auf diese Frage von Gott, Adam, hast du von dieser Frucht gegessen? Was antwortete da Adam? Die Frau, die du mir beigestellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben. Wir lesen das in 1. Mose 3, Vers 12. Die Frau, die du mir gegeben hast. Er sagte nicht ich oder sonst etwas, sondern sagte, nee, die Frau, die andere, die war schuld. Die hat mich verführt. Eigentlich bin ich unschuldig. Sondern sie hat ihre Schuld auf den anderen abgewälzt. Und im Letzten auch noch auf Gott, die du mir gegeben hast. Hättest du mir die nicht gegeben, wäre das gar nicht passiert. Vorher wollte er dann zwar, war er ganz alleine, da wollte er gerne eine haben, aber durch diese Sünde ist nicht nur Beziehung zu Gott zerbrochen, sondern auch die Beziehung untereinander. Und schon das, die zweite Generation, sehen wir, wie weit dieser Zerbruch in den Beziehungen untereinander geht, wo Kain seinen Bruder Abel ermordet. Nicht nur die Beziehung zu Gott, sondern auch die Beziehung zu uns Menschen oder der Menschen untereinander ist zerstört. Und hier, ist gut, damals waren nur zwei, aber Adam und Eva, selbst bis in die Familie hinein, selbst bis in die Ehe hinein, bis in die engste Beziehung hinein. Eine weitere Folge, dass Not und Krankheit in das Leben von Adam kamen und auch die Beziehung zur Schöpfung war zerstört. Distel und Dornen, manche sagen eine neue Schöpfung, vielleicht hat sie vorher nicht gegeben, weiß ich nicht. Aber jedenfalls Distel und Dornen kamen auf einmal und die ganze Schöpfung wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Aber was hat das mit uns zu tun, mit mir zu tun? Zunächst einmal ist Adam und Eva, keiner kennt sie von uns, wir kennen sie nur aus der Bibel. Viele bezweifeln, dass das so überhaupt stimmt. Aber was hat das mit mir, was hat das mit uns zu tun? Ich kann die nicht per Handy angucken, ich kann kein Video von denen sehen oder sonst etwas. Aber die Bibel sagt, dass durch den Ungehorsam des einen Menschen, von Adam und auch von Eva, die vielen, sprich alle, zu Sündern wurden. Dadurch, dass Adam und Eva, dass sie ungehorsam gegenüber Gott gewesen sind, haben sie ihre sündige Natur an uns alle weitergegeben. Und wir alle sind und wir haben diese sündige Natur und sind letztendlich, haben diese Last zu tragen. Unter anderem können wir das also nachverfolgen in Römer 7, Vers 17 bis 21. Und so sind alle Tatsünden, die wir haben, haben ihren Ursprung und ihre Wurzel in dem Sündenfall Adams und in der sündigen Natur, die wir dadurch übernommen haben. Dadurch, dass ich einem anderen ein feigenblaues Auge schlage, bestimmt etwas, was der andere nicht gerne mag, es ist etwas, eine Tat ist. Aber ihren Ursprung hat sie darin, dass die Verbindung auch untereinander zerbrochen ist durch den Sündenfall, durch die Sünde Adams. Wie es hier heißt, eben, möchte ich mal vorlesen, in Römer 5, Vers 19, wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sünder wurden. Und das falsche blaue Auge, das ich einem anderen schlage, ist die Konsequenz, ist die Auswirkung meiner gefallenen, sündigen Natur. Und so ist der Mensch nicht nur, was weiß ich, weil er einem anderen ein falsches blaues Auge schlägt, weil dem anderen, was weiß ich, etwas erleichtert, dann braucht der andere vielleicht nicht mehr so viel tragen. Auch Scheine, wenn sie sehr viele sind, was weiß ich, Geldscheine, können also schwer sein. Und warum soll der andere so viel tragen? Ich helfe ihm tragen, ich nehme ihm die ab, dann braucht er nicht so viel tragen. Ist doch eigentlich eine gute Tat, wenn ich ihm seine Scheine nehme. Ich habe dann zu tragen, er braucht es nicht mehr. All diese Sachen haben ihren Ursprung in dem Ungehorsam von Adam und Eva. Und dass wir durch sie diese sündige Natur übernommen haben und dann das zu einzelnen Sünden dann führt. Aber letztendlich ist es nicht die Sünde, die einzelne Tatsünde, die uns von Gott trennt, sondern im Letzten einfach unsere sündige Haltung, auch unseren eigenen Willen, den wir damit durchsetzen oder damit, ja, oder wo wir dann entsprechend unseres eigenen Willens Dinge tun, die Gott missfallen. Ich möchte jetzt etwas ausführlicher übergehen, und zwar, wir haben betrachtet den Menschen, er ist geschaffen in einer vollkommenen Harmonie mit Gott, die Versuchung, und dass in der Versuchung der Mensch nicht besteht, sondern dass er fällt. Aber das ist nicht das Ende des Evangeliums. Wenn das Ende des Evangeliums wäre, dann wäre das Evangelium, keine frohe Botschaft, sondern etwas, was uns alle irgendwo niederschmettern würde, sonst wie. Sondern es gibt eine Erlösung, wie wir auch in vielen Liedern gesungen haben. Es gibt einen Weg daraus. Und dieser Weg hat uns Gott gezeigt. Ein ganz bekannter Vers, manche sagen, das Evangelium im Evangelium oder in der Bibel. Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Einfach hier die Liebe Gottes, die diese Erlösung uns gegeben, uns geschenkt hat. Und das Opfer Jesu, Römer 5, Vers 9, lesen wir unter anderem, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht sind, haben wir Frieden mit Gott. Geht es weiter. Ich möchte auf die einzelnen oder dieses Erlösungswerk Jesu, das eine Einheit ist, wie auch mein Körper eine Einheit ist, aber natürlich mein Körper auch verschiedene Glieder oder sonst wie hat, möchte ich verschiedene Aspekte des Erlösungswerkes Jesu Christi hier etwas näher beleuchten. Und das Erste ist, und das möchte ich ein Stück hier in den Mittelpunkt stellen, der Gehorsam Christi. Wir lesen im Römer 5, Vers 19, so werden, den ersten Teil haben wir gelesen, wie durch den Gehorsam des einen Menschen die vielen zu Sünder wurden, und der Vers endete aber nicht, sondern geht weiter, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Und vielleicht einfach mal ein Gedanke für jeden Einzelnen, wenn er die Bibel liest, vor allem das Neue Testament, wie stark der Gedanke des Gehorsams Jesu nicht in der Bibel betont wird. Und hier sagt die Bibel selbst, dass durch den Gehorsam des einen, durch den Gehorsam Jesu Christi, die vielen zu Gerechten gemacht werden. Wir lesen in Philipper 2, Vers 8, dass Jesus gehorsam war bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuze. Wir lesen in Johannes 4, Vers 34, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat und sein Werk zu vollenden. Und dann eine ganz erschütternde Stelle, Lukas Evangelium, das 22, Vers 42, aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Und hier, was geschieht hier? Was sagt uns oder Jesus hier? Ich habe gesagt, beim Sündenfall, der Mensch, auch vor dem Sündenfall, hatte der Mensch und Gott jeder einen eigenen Willen, aber diese Willen waren eins, sie waren zusammen, sie waren irgendwo nicht getrennt. Der eine wollte nicht das und der andere das, sondern die wollten beides. Auch wenn in einer Ehe, wenn der eine dahin will und der andere dahin will, der eine will rechts rum, der andere will links rum, und der eine will ins Theater, der andere will essen, dann gibt es also schon Schwierigkeiten. Entweder muss einer nachgeben oder man trennt sich oder man macht gar nichts oder sonst etwas. Wenn aber beide ins Theater, beide essen gehen wollen, beide spazieren gehen wollen und vielleicht auch das gleiche, am gleichen See, im gleichen Teil des Parkes, des Waldes spazieren gehen wollen, dann ist es sehr viel einfacher. Dann hat man sich schnell gefunden und dann gibt es also keine großen Diskussionen, keine großen Fragen hin, was machen wir nicht, sondern dann geht man einfach. Und so ist das auch in der Gemeinschaft mit Gott. Adam und Eva, sie haben ihren eigenen Willen benutzt und seitdem gibt es diese Sache, das, was Gott will. Wir lesen es immer wieder auch im Alten Testament, wo Gott durch die Propheten, durch das Gesetz immer wieder die Leute aufruft, wirklich seinen Geboten zu folgen, das zu tun, was er möchte. Aber die Menschen, sie können es auch nicht. Und auch wir selbst haben nicht das immer getan, was Gott will. Und auch wenn wir es versucht haben, haben wir es nicht mehr geschafft. Aber hier, in diesem kurz vor der Kreuzigung Jesu, da sagt Jesus Christus, Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch vorbeigehen. Er hatte sein Wille war unbedingt nicht, diesen Kelch zu trinken. Aufgrund einfach dieser Qual, wo er wusste, die ihm bevorstand. Aber er sagte, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und Jesus, er hat seinen Willen in den Willen Gottes freiwillig gegeben. Und er ist den Weg gegangen, den Gott wollte. Zu uns oder für uns alle zur Erlösung und zu unserem Heil. Und deswegen sagt Philipper auch nochmal 2, Vers 8, und wart gehorsam. Jesus war dem Vater gehorsam. Ja, bis zum Tode, und nicht nur bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuze. Da, wo er gehangen hat. Da, wo sein Blut, sein Leib wundig geschlagen worden ist. Wo die Schmerzen ihm wahnsinnige oder die Wunden ihm wahnsinnige Schmerzen bereitet haben. Und ich sehe darin einfach, oder die Antwort auf diese Frage, warum? Ja, warum bis zum Tod am Kreuze? Denn das sagt der Philipperbrief, er war gehorsam bis zum Tod. Und wiederholt nochmal, ja, bis zum Tod am Kreuze. Unter anderem lesen wir in Petrusbrief, und in seinen Striemen ist uns Heilung geworden. Dass auch hier in diesen Wunden, in diesen Striemen, die man Jesus geschlagen hat, einfach auch für unseren Leib, auch für unsere Krankheit einfach Heilung geworden ist. Denn Jesus hätte auch anders sterben können, was er sich durch Steinigung, durch Enthauptung oder sonst etwas, ohne diesen qualvollen Tod am Kreuz dort zu machen. Aber es war Gottes Wille. Ich möchte die einzelnen Aspekte dieses Opfers oder dieses Versöhnungswerkes Jesu Christi noch etwas betrachten. Wobei es mir ein Anliegen ist, so ein bisschen, dass man hier, ich habe das bewusst, es soll ein Kreuz darstellen, ein bisschen als, dass man das also ein bisschen visualisiert, das heißt durch die Anschauung und so weiter versucht, auch etwas besser zu behalten. Dieses Kreuz mit vier Aspekten, wobei das eine Einheit ist. Nicht, dass man sagt, okay, das oder das oder das oder das. Ich kann dieses Erlösungswerk unter verschiedenen Aspekten betrachten, aber es ist und bleibt eine Einheit. Deswegen, dass nicht einer dann das möglicherweise überinterpretiert und nur diesen Teil oder diesen Teil mehr betrachtet, sondern es ist und bleibt eine Einheit, die ich aber unter verschiedenen Aspekten auch unterschiedliche Schwerpunkte setzen kann. Und die Bibel das auch sagt. Zunächst einmal haben wir dadurch, dass wir unseren eigenen Willen benutzt haben, Schuld und Sünde auf uns geladen. Und dafür hat Jesus Christus sein Leben als Opfer gegeben. Das Opfer Jesu ist ein Sühneopfer, das die Schuld der Menschen trägt. Wie wir es immer wieder auch im Alten Testament lesen. Johannes sagt es am Anfang: Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. In Johannes Kapitel 1, Vers 29, ganz am Anfang nach der Taufe Jesu, seht, oder in dem Zusammenhang, seht das Lamm Gottes. Vorher, um die Schuld zu sühnen, musste ein Opfer gebracht werden. Es musste ein Lamm, eine Turteltaube, je nachdem, wie vermögend die Leute waren, auch welches Opfer gefordert wurde. Aber es musste ein fehlerloses Tier gebracht werden. Menschen mussten es aussuchen, zum Markt gehen oder was weiß ich wohin, gucken, ob das alles in Ordnung ist, ob das nicht einen Fuß gebrochen hat oder was weiß ich alles, irgendwo geschieden war. Und es musste fehlerlos sein. Und hier sagt Johannes der Täufer: Seht, das ist Gottes Lamm. Das Lamm, das Gott sich erwählt hat, um die Sünden der Welt hinwegzunehmen. Und zwar für unsere Schuld, das Opfer. Ich habe das also hier nicht reingeschrieben, Gottes gerechter Zorn. Wir denken immer sofort an Zorn, an etwas und gerade aus menschlichen Erfahrungen heraus, dass Leute ärgerlich sind, überreagieren, falsch reagieren, weil sie verletzt worden sind, weil man ihnen im übertragenen Sinn auf die Füße getreten hat und sie darauf falsch reagieren, sondern hier ist von Gottes gerechtem Zorn die Rede aufgrund unserer Schuld, unserer Sünde. Und dafür ist Jesus Christus, hat er sein Leben als Sühneopfer hingegeben. Sühne bezeichnet das Werk Jesu, das uns vor dem gerechten Zorn Gottes beschützt. Wir lesen unter anderem im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn Gottes und auch hier nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes, er bleibt auf ihm. Er wird nicht hinweggenommen durch den Glauben an Jesus Christus, dadurch, dass Jesus Christus Sühne getan hat für uns. Wer nicht glaubt, auf dem bleibt der Zorn Gottes beruhen. Ein weiterer Aspekt, Gottes Abwendung, die Verbindung, die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch war seit dem Sündenfall zerbrochen. Und das, was Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, Gott hat geliebt, dass er gab, so sehen wir, dass Gott alles tut, um die zerbrochene Gemeinschaft zwischen ihm und den Menschen wiederherzustellen. Eine andere Stelle aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 18. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat und uns den Dienst der Versöhnung aufgegeben hat. In diesem Zusammenhang heißt es auch, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Jesus Christus ist unsere Versöhnung. Da, wo Gott sich abgewendet hat von den Menschen im Garten Gethsemane, da haben wir durch Jesus Christus, durch sein Opfer, die Zuwendung. Und diese Zuwendung geht von Gott aus. Im Römerbrief heißt es, Kapitel 5, als wir noch Sünder waren, ist Jesus Christus für uns gestorben. Als wir noch gegen ihn standen. Gottes Abwendung findet in Jesus Christus seine Versöhnung. Und eines der schönsten Gleichnisse, die wir lesen in der Bibel, zum Teil unter dem Titel Der verlorene Sohn kehrt heim. Man kann auch anderes sagen, der barmherzige Vater wartet auf die Rückkehr des Sohnes. Der Sohn kehrt heim, aber der Vater wartet auf den Sohn und da, wo er zurückkehrt, nimmt er ihn an. Diese Gottes Anwendung, Jesus Christus hat uns versöhnt mit dem Vater. Und dann das ein vierter Aspekt, den man unterscheiden kann, unsere Knechtschaft unter die Sünde und unter Satan und Jesus Christus hat uns davon erlöst. Galater 3, Vers 13 lesen wir, Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht in der Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl oder am Holz hängt. So ist diese Versöhnung einfach eine Tat, eine Einheit, die aber verschiedene Aspekte hat. Was aber ist, unser Thema lautet ja, der Mensch, sein Fall, seine Erlösung. Was ist aber Gottes Geschenk an uns, wenn wir ihn annehmen. Manche sagen auch, was ist Gottes Anteil? Was ist Gottes Gabe an der Erlösung, an dem Erlösungswerk und an die, die an Jesus Christus glauben? Das eine ist die Wiedergeburt. Wir lesen davon im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 3 bis 18, in diesem Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Wir lesen davon auch im 1. Petrus 1, Vers 3, er hat uns in seinem großen Erbarmen wiedergeboren, damit wir durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung haben. Die Wiedergeburt bezeichnet und meint eine übernatürliche und sofortige Veränderung, die durch den Heiligen Geist in einem Menschen bewirkt wird, der Jesus Christus als seinen Herrn aufnimmt. Eine sofortige und eine übernatürliche Veränderung. Wir werden Kinder Gottes, die Gott selbst, die der Heilige Geist in uns bewirkt, wie Jesus in diesem Gespräch mit Nikodemus darlegt. Ein anderer Punkt, Jesus oder Gott erklärt die Menschen für unschuldig. Das heißt, der Mensch wird durch Gott selbst gerecht gesprochen. In Römer 3, Verse 23 und 24 lesen wir, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht, dank seiner Gnade, durch die Erlösung in Christus Jesus. Ein Vers, der Luther sehr, sehr stark beschäftigt hat und der vielleicht der entscheidendste oder am stärksten entscheidendste Vers war überhaupt für Luther, für die Reformation, die durch ihn dann gekommen ist. Gott rechtfertigt uns. All die Schuld, all die Sünde, all das, was ich persönlich getan habe, jeder einzelne Mensch getan hat. Dadurch, dass wir gegen Gott gestanden haben, dadurch, dass wir anderen Menschen gegenüber unfreundlich waren, all diese Schuld, diese Sünde, davon hat Gott uns davon spricht Gott uns unschuldig. Warum? Weil Gott all unsere Schuld, alle meine Sünde, alle meine Fehler, die ich getan habe, auf Jesus Christus gelegt hat. Weil er das Lamm Gottes geworden ist, das die Schuld, das die Sünde der ganzen Welt hinweggenommen hat. Er hat dafür bezahlt. Und damit ist meine Schuld, meine Sünde vergeben und Gott kann mich gerecht sprechen. Und ein dritter Punkt, dass wir angenommen sind als Gottes Söhne, und zwar an so eine Stadt, dass wir von Gott adoptiert sind. Wir lesen in Römer 8, Vers 15 bis 17, denn wir haben nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, sodass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht. Den Geist, in dem wir rufen, aber Vater. So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Wir sind Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Gott hat uns angenommen als seine Kinder. Ja, Christus, ein schönes Bild, was ich persönlich immer wieder finde, wo Jesus sagt, das Braut und Bräutigam. Dass wir die Geliebte oder Teil der geliebten Braut Jesu Christi sein dürfen. Und dass wir, wie es hier heißt, am Ende dieses Verses, in Vers 17, dass wir einmal Gemeinschaft mit Gott haben dürfen, aber dass wir auch Miterben seines Reiches sein dürfen. Gott hat uns angenommen, wir sind seine Söhne und wir dürfen einfach Miterben seines Reiches sein. Das ist bei diesem Erlösungswerk einmal mehr die göttliche Seite, das, was Gott getan hat. Aber es beinhaltet auch etwas von uns, und zwar unsere Seite. Man kann auch sagen, vorher die göttliche Seite des Erlösungswerkes, so die menschliche Seite. Das eine ist, der Mensch, er hat den freien Willen, er kann Gott ablehnen oder er kann Gott annehmen. Er kann Ja sagen zu der Einladung Gottes oder er kann auch Nein sagen. Jesus selbst bringt dieses Gleichnis von dieser Einladung zum Hochzeitsmahl und wo diese drei Leute, die dort eingeladen wurden, dann gesagt haben, Entschuldigungen vorgebracht haben, nein, ich nicht. Ich habe geheiratet, der eine hat einen Ochsen gekauft, der andere hat ein Grundstück gekauft. Ich müsste erstmal hingehen. Ich weiß nicht, wer heiratet und seine Frau vorher nicht kannte. Oder wer etwas kauft, einen Ochsen oder ein Grundstück, ohne das vorher überhaupt gesehen zu haben, weiß ich nicht, ob das damals so realistisch war, ob Leute so blind waren, kann ich mir, glaube ich, gar nicht vorstellen, sondern es war einfach, sie wollten nicht. So gibt es die Möglichkeit, und der Mensch hat diesen freien Willen, der Einladung Gottes zu folgen, Jesus Christus anzunehmen, als Herrn und Retter oder nicht. Und auch hier gibt es also drei Aspekte, die man so ein bisschen betrachten kann. Einerseits Buße. Der Mensch erkennt seine Sünde und wendet sich von ihr ab, von der Sünde, indem er sie Gott bekennt. Apostelgeschichte 3, Vers 19 sagt Petrus, also kehrt um und tut Buße, damit eure Sünden getilgt werden. Kehrt um und tut Buße. Ein anderer, was dazu erforderlich ist, Glaube. Apostelgeschichte 10, Vers 43 lesen wir, von ihm, von Jesus bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Dass jeder, der an ihn glaubt, das heißt, ich muss glauben, ich muss annehmen, ich muss darauf vertrauen. Nicht zu Gott kommen, so wie Adam und Eva es gemacht haben. Auch da, nach dem Sündenfall, sie wussten, irgendwas stimmt nicht. Sie waren nackt, sie waren bloß. So können wir mit Gott nicht in Verbindung treten. Was war ihre Reaktion? Sie haben sich aus Feigenblättern, aus Blättern, was sie sich, einen Schutz gemacht und haben gemeint, dadurch vor Gott möglicherweise bestehen zu können. Durch etwas, was sie selbst machen, durch eigene Leistung. Durch einen Weg, den sie selbst beschreiten, den sie selbst wählen, den sie sich vielleicht selbst ausdenken. Genau auch bei Kain. Er opferte von den Früchten des Feldes und wollte damit sagen, hier den Acker, den du verflucht hast, der Dorn und Disteln tragen sollte. Guck mal, was er geopfert hat, welche tollen Früchte ich da habe und die bringe ich dir. Und Gott nahm dieses Opfer nicht an. Sondern Glaube bedeutet einfach, dass ich mein Vertrauen setze auf Jesus Christus, auf das, was Gott getan hat. Nicht auf eigene Leistung, nicht auf eigene Werke, sondern darauf, dass Gott dieses Opfer für mich gebracht hat. Einfach ein Abstehen von eigenen, auch religiösen Leistungen. Und Bekehrung. Wir lesen unter anderem die Begebenheit des Kerkermeisters von Philippi oder auch Paulus, seine Bekehrungsgeschichte, die in Apostelgeschichte 9, die er zweimal dann auch berichtet, wo er sagt, wie er sich abgekehrt hat von dem eigenen Weg und Gott einfach dann nachgefolgt ist. Thema lautet, der Mensch, sein Fall und seine Erlösung. Und wie ich so ein bisschen mich damit beschäftigt habe, ist mir eins wichtig geworden. Wir können dieses alles hören, wir können auch dieses Schaubild dann sehen, aha, möglicherweise auch vieles verstehen von den einzelnen Aspekten. Aber dieses Thema geht tiefer. Eigentlich ist es das Thema, was mit am intensivsten und am tiefsten, was sich die Menschen überhaupt berührt. Denn wir alle sind zunächst einmal aus der Rolle gefallen. Wir alle mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten, wie es im Römerbrief heißt. Wir alle sind verloren. Und Gott hat einen Weg der Erlösung, der Errettung gegeben. Aber was machen wir damit? Für mich ist es wichtig, dass wir es verstehen, dass es nicht etwas ist wie eine theologische Vorlesung an der Humboldt-Universität oder sonst etwas. Dass wir es verstehen, dass wir es gut im Kopf haben, dass wir, was weiß ich, wie bei Medizinern, nicht nur den Körper sehen, sondern den Körper mit jedem Wissen, jedes einzelne Knöchelchen und jedes einzelne Organ und jeder einzelne Muskel und ihn betiteln können und was weiß ich nicht alles, sezieren können, bestens. Sondern, dass ich es selbst annehme. Es ist nicht etwas, es ist nur für meinen Kopf, sondern für mich persönlich, für mein Herz. Denn vielleicht das Letzte nochmal, dieses mit dem Kreuz. Das sieht so schön, nicht steril, mir fällt kein anderer Wort ein, aber so schön aus. Aber das Kreuz war für Christus bitterste Realität. Aber das Kreuz und die Auferstehung ist aber auch der zentralste Punkt, finde ich, überhaupt unseres Glaubens, wo sich alles entscheidet. Und in der Apostelgeschichte 16, Vers 30 lesen wir, da sagt Paulus: Nun aber gebietet Gott den Menschen, dass sie dass überall alle umkehren sollen. Gott, also kannst du mal, achso, ja. Dieses Bild, es ist etwas für den Verstand selbstverständlich. Aber ich möchte wirklich jeden bitten, dass er nicht da stehen bleibt. Sondern wirklich, dass jeder Einzelne überlegt und denkt, was hat das mit mir zu tun? Ich möchte vielleicht auf diesen noch einmal zurückspringen, auf dieses Bild mit dem Willen. Was Entscheidungsstück ist, einfach, dass ich sage, ja, ich habe meinen eigenen Willen. Und ich habe auch meinen eigenen Kopf und manches passt mir vielleicht auch nicht so, wie Gott will, weil ich es nicht verstehe, weil es mir zu schwer ist oder was weiß ich alles. Aber ich entscheide mich, einfach meinen Willen in deinen Willen zu geben und das zu tun, was du auch willst. So wie Jesus Christus gesagt hat, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber wenn es möglich ist, das ist mein Wille, dann lass ihn vorbeigehen. Aber wenn es dein Wille ist, dass ich ihn trinken soll, dann will ich nicht meinen Willen dagegen setzen und ihn verweigern, sondern dann will ich, gebe ich meinen Willen in deinen hinein und will ihn trinken. Und dass jeder Einzelne einfach sich selbst überprüft, wie er zu Gott steht. Das bedeutet nicht, dass wir unbedingt fehlerlos sind oder sonst etwas, sondern einfach ist das für mich nur ein Stück Vorlesung, ein Stück Wissensvermittlung oder ist es etwas, was mein Herz berührt und wo ich sagen muss, was mein Herz unwahrscheinlich freudig macht, weil ich weiß, erlöst bin ich, darf es wohl rühmen, erlöst durch sein Blut. Weil ich weiß, dass ich durch das Blut Christi gerechtfertigt bin. Und da, wo das wirklich ist, dass wir einfach neu die Tiefe auch des Opfers Jesu, aber auch die Tiefe wirklich der Erlösung und der Berufung, die Gott uns gegeben hat, einfach neu erkennen und auch dankbar dafür sind. Aber auch sehen, ob wir wirklich, ob Jesus Christus wirklich unser Herr ist. Ich habe gesagt, und damit möchte ich dann schließen, diese Adoption, dass wir an so eine Stadt angenommen sind. Und freue mich über jeden Einzelnen, der hier ist, der das heute Morgen hört. Und der weiß, ich bin erlöst. Ich bin ein Kind Gottes. Aber dass jeder und sich darüber freut und Gott dankbar ist. Und mein Wunsch ist einfach, dass wir einfach Dank oder ich persönlich auch einfach dankbarer bin über das, was Christus gegeben hat. Aber dass keiner da ist, wie in einem Haushalt, der Freund ist, der möglicherweise sogar noch eine bessere Beziehung zum Hausvater hat als der eigene, als die eigenen Kinder, aber der doch nur Freund ist. Und am Ende zeigt sich, wer Freund oder wer Sohn ist. Und das möchte ich, dass jeder Einzelne einfach sich selbst einfach prüft, nicht in Unwissen, nicht in Unsicherheit kommt oder sonst etwas, aber wirklich prüft, bin ich Kind Gottes oder bin ich nur Freund Gottes, bin ich nur Freund dieser Gemeinde, hier ist es so toll, hier kann man, was weiß ich, viele nette Leute kennenlernen, hier kann man zwanglos sitzen, hier kann man, was ich, zwischendurch reden, miteinander sprechen. Hier kann man einen netten, guten Cappuccino oder was weiß ich, trinken. Hier kann man auch, was weiß ich, Buffet essen oder sonst etwas. Hier ist es nett. Das ist es, das soll es bleiben und dann besser werden. Aber bitte, gib, also vorsichtig, dass das nicht alles ist. Nicht nur Freund, sondern wirklich Sohn. Und dafür, okay, möchte ich das einfach mit diesem Appell, auch diesem, dieser Sache selbst zu entscheiden. Wirklich keiner, dass keiner unsicher wird. Aber dass jeder sich selbst ehrlich überprüft. Und wer da Fragen hat, kann gerne mit einem vom Leitungskreis oder mit mir oder auch mit einer anderen Person seines Vertrauens sprechen. Und allen anderen wünsche ich, auch mir, dass sie mehr verstehen, was wir durch das Erlösungswerk Christi geschenkt bekommen haben. Und Jesus Christus, wir danken dir, dass du gekommen bist. Herr, ich kann es nicht verstehen, was es bedeutet, dass du der Ewige, dass du der Unveränderliche, dass du Mensch geworden bist.